Jesus, wir beten dich an. Gieß dein Geist der Liebe aus auf uns heute Abend. Übernimm uns ganz neu, Herr, mit dieser Liebe zu dir, Jesus. Mit dieser Liebe von dir und mit dieser Liebe zu dir. Übernimm uns ganz neu. Lass uns ganz neu deiner Liebe begegnen heute Abend, Herr. Von Angesicht zu Angesicht, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Oh, erfasse uns von dieser Ausgießung deiner Liebe heute Abend hier, Herr. Dein Geist wird ausgegossen in unsere Herzen, die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe zu dir, Herr, die Liebe von dir. Gieß aus, Heiliger Geist, gieß aus, gieß aus, gieß aus, gieß aus. Füll uns mit dieser Liebe, Herr. Füll uns mit dieser Liebe, Herr, die uns Stärke gibt, Herr. Die uns Stärke gibt in allen Herausforderungen des Lebens, Herr. Oh, die uns mehr als Überwinder sein lässt, Herr. Oh, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Oh, gieß aus den Geist der Stärke. Oh, mache deine Kinder stark. Oh, mache deine Söhne und Töchter stark heute Abend durch eine frische Begegnung mit deiner Liebe, Herr. Durch eine frische Begegnung mit dir selbst, Jesus. Mach uns stark in dir, Herr, stark in dir, kühn in dir, Herr, entschieden in dir, Herr. Oh, streck dich aus, er möchte seinen Geist ausgießen in dein Herz hinein. Er möchte dich hervorbringen als diesen Sohn, als diese Tochter seiner Herrlichkeit. In Stärke, in Liebe, in Widerstandsfähigkeit und in Kühnheit. Es ist jemand, der das Land einnimmt für deinen Herrn, das Land einnimmt für deinen Gott, der vorwärts geht, der das Evangelium verkündet und Zeichen und Wunder folgen ihm. Oh, Jesus, gieß aus, gieß aus, gieß aus, gieß aus. Oh, gieß aus, Heiliger Geist. Oh, gieß aus, Heiliger Geist. Von deinem Feuer der Liebe ganz neu. wir danken dir für eine übernatürliche Zuteilung deiner Liebe heute Abend, Herr. Deiner Liebe, die uns stark macht, Herr. Deiner Liebe, die uns offensiv macht, Herr. Deiner Liebe, die uns brennen lässt, Herr, für die Menschen um uns herum, Herr. Deiner Liebe, Herr, die uns brennen lässt für diese Welt, Herr. Deiner Liebe, die uns brennen lässt für die Verlorenen, Herr. Deiner Liebe, die uns brennen lässt für die Kranken, Herr. Für die Gebundenen, Herr. Für die, die in ihrer Seele verwirrt sind, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Deine Liebe bringt Klarheit. Deine Liebe stellt uns vom Kopf wieder auf die Füße, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für Zeichen und Wunder der Wiederherstellung, die geschehen in unserem Land, Herr. Danke, Herr, für Zeichen und Wunder, die geschehen, Herr, wo die Söhne und Töchter der Herrlichkeit hinkommen, Herr. Übernatürliche Weltveränderer, Herr. Übernatürliche Weltveränderer in deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, gieß aus den Geist der Kraft. Oh, da ist ein Geist der Kraft heute Abend. Ein Geist der Kraft. In Liebe gebadet. Aber ein Geist der Kraft. Ein Geist der Kraft. Oh, ein Geist der Kraft. Shara mando kora manda kara mando dora manda dan do do do do do. Oh, geh's aus, geh's aus. Nicht durch Erde Kraft, sondern durch meinen Geist. Nicht durch Erde Kraft, sondern durch meinen Geist. Nicht durch Erde Kraft, sondern durch meinen Geist. Der Heilige Geist kommt heute Abend auf einige, die wie ein Stück weit eingeschüchtert waren, eingeschüchtert auch in ihrem Zeugnis, eingeschüchtert in ihrem Leben, vielleicht von Umständen, eingeschüchtert vielleicht von anderen Menschen, eingeschüchtert irgendwie, sich in eine Sicherheitszone zurückzuziehen. Heute Abend möchte der Heilige Geist der Kraft, etwas durchbrechen in deinem Leben. Und er möchte dich neu in die Offensive bringen, wenn du einfach spürst, wenn dir gerade jetzt bewusst wird, du bist irgendwie, vielleicht die letzte Zeit, irgendwie wie so ein bisschen an eine Defensive gekommen. Vielleicht war dir es nicht bewusst, aber irgendwie ist Einschüchterung auf dich gekommen. Irgendwie ist Begrenzung auf dich gekommen und wollte dich daran hindern, wirklich Land einzunehmen und offensiv voranzugehen und Zeugnis zu geben und zu wirken für Gott und deine Stimme zu erheben in dem, wozu Gott dich berufen hat, einfach vorwärts zu gehen, in Kühnheit, dem Feind zu widerstehen und das Land einzunehmen. Wenn du merkst, da ist irgend so etwas auf dich gekommen, ich glaube, dass ein paar hier sind und auch über Livestreams sind einige. Gott möchte heute Abend wirklich mit diesem Geist der Kraft kommen und dich neu in die Offensive bringen. Wen betrifft es? Streck einfach mal deine Hand aus. Streck einfach mal deine Hand aus zu ihm. Halleluja. Halleluja. Pass auf, ihr dürft einfach ganz kurz nach vorne kommen. Ich möchte einfach kurz die Hände auflegen, weil das ist ein Geist der Kraft hier, der ausgeht in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich brauche auch die Ordner in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Für den Geist der Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Für den Geist der Kraft, Herr. Oh, für den Geist der Kraft, Herr. Den Geist der Kraft und der Kühnheit. Den Geist der Stärke, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Kühnheit. Kühnheit und Stärke. Halleluja. Zeltpflöcke weit in Jesu Namen. Zeltpflöcke weit in Jesu Namen. Großes Denken. Weites Denken. Oh, weites Denken. Weites Denken. Weites Denken. Großes Denken. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Alles, was schwächen wollte, muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Oh, der Geist der Kraft, der Kühnheit. und der Besonnenheit in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für den Geist der Kraft. Danke, Vater, für den Geist der Kraft. Danke, Vater, für den Geist der Kraft. Danke, Vater, für den Geist der Kraft heute Abend hier. Oh, danke, Vater, für den Geist der Kraft. Danke, Vater, für den Geist der Kraft. Oh, Jesus. Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mama Deling, wir beten jetzt für dich, wir beten für dich, dass der Geist der Kraft in deinen Körper kommt. Halleluja, nach 2 Operationen ist ihr Körper geschwächt, aber Vater, in dem Namen Jesus, wir beten jetzt für den Geist der Kraft, der in ihren Körper hineinfließt. Streck deine Hände aus, Vater, in dem Namen Jesus. Herr, stärk ihren Körper ganz neu, Herr, stärk ihr Herz, stärk ihr Stoffwechsel, Herr, stärk ihr Blut, Herr, stärk ihr gesamten Körper, den Kreislauf, Vater, die Verdauung in Jesu Namen, Herr. Komm mit dem Geist der Kraft auf sie jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, Geist der Kraft, füll sie, Herr. Füll sie, Heiliger Geist. Jetzt, jede Zelle ihres Körpers, Herr, jeder Bereich, Herr, jeder Bereich. Heiliger Geist, füll sie, Heiliger Geist. Oh, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, füll sie, Heiliger Geist, füll sie, Heiliger Geist, Geist der Kraft, oh, Geist der Kraft, oh, füll sie, Heiliger Geist, füll sie, Heiliger Geist, oh, Geist der Kraft. Du gibst den Müden neue Kraft und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke. Sie fahren auf wie mit Flügeln des Adlers. Sie rennen und ermüden nicht. Sie laufen und ermatten nicht. In Jesu Namen, danke, Vater. Danke, Vater, dass du die Werke bereits vorbereitet hast, dass sie nur in ihnen wandeln braucht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für ihre Bestimmung, Herr, die zustande kommt zu 100%. Herr. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Lass uns Jesus anbeten. Halleluja. Oh, lass uns ihm die Ehre geben. Oh, oh, wir beten dich an. Ich bete dich an. Wir beten dich an, oh, wir beten dich an, Jesus, oh, wir beten dich an, oh, oh, oh, wir lieben dich, Herr, oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Du bist so wunderbar. Und wir freuen uns in dir, unserem Gott. Halleluja. Wir freuen uns in dir. Du bist unsere Stärke, du bist unsere Lebenskraft, Herr. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Gott ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Alles kommt in göttliche Ordnung in seiner Gegenwart. Sein Reich kommt. Sein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Deine Liebe. Danke, Vater. Oh, Vater, wir lieben dich. Wir lieben dich, Vater. Oh. Liebst du ihn? Halleluja. Willkommen zu Hause. Zu Hause in seiner Gegenwart. Zu Hause in der Gegenwart des Vaters. Zu Hause im Himmel. In Jesus. Im Heiligen Geist. Zu Hause. Danke, dass du zu uns sprichst heute Abend, Vater, durch deinen Geist. Danke, dass du zu uns sprichst heute Abend durch deinen Sohn und Diener, Bruder Jün, Herr. Danke, Herr, für dein Wort, Herr. Danke, dass dein Wort ausgeht, Herr. Und dass es dich verherrlicht, Herr. Und dass es eben nicht nur Worte sind, sondern transportieren deine Gegenwart, Herr. Deine Gegenwart, Herr. Dich selber, Herr. Dein Leben, Herr. Die Realität des Himmels, Herr. Preisen dich dafür. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Dürft euch einen Platz suchen, aber bleibt einfach in dieser Gegenwart, bleibt einfach in dieser Verbindung, bleibt einfach von Herz zu Herz einfach mit dem Vater verbunden, bleibt einfach von Herz zu Herz, von Geist zu Geist, in Einheit mit ihm. Halleluja, herzlich willkommen nochmal, schön, dass ihr da seid. Sag nochmal zu irgendjemand deiner Nähe, so schön, dass du in der Gegenwart Gottes bist heute Abend. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke. Danke, Vater. Halleluja. Und jetzt wollen wir unsere Gäste heute Abend ganz, ganz herzlich begrüßen. Mama Dilling geht zurück ins Hotel, weil sie noch nicht so stark ist, dass sie den ganzen Gottesdienst durchhält. Aber wir freuen uns ganz, ganz besonders, dass sie heute Abend hier ist, zum ersten Mal bei uns hier in unserer Mitte. Halleluja. Und Halleluja. Halleluja. Und wir sind unendlich dankbar auch, dass unser wunderbarer Freund und geistlicher Vater hier seit über 25 Jahren, Bruder Jün, heute Abend hier ist in unserer Mitte. Halleluja, so ein Vorrecht, so wunderbar. Und sein Sohn Isaak, Pastor Isaak aus Bad Homburg, wo sie dort eine Gemeinde haben. Und wir freuen uns jetzt, dass er uns dienen wird. Und vielleicht, Wolfgang, gehst du noch mit? Da? Ja, okay, genau, dass er die Tür aufmachen kann, ja. Okay, genau. Halleluja. Okay, genau. Halleluja. Okay, er kommt gleich. Amen, dann dürft ihr ihm Applaus geben. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. So wunderbar, wir haben schon so eine lange Geschichte mit Bruder Jün und auch Pastor Isaak, das ist einfach so gut. Ich bin auch so wirklich so stolz auf das, was ihr in Bad Homburg macht, wirklich eure Gemeinde dort so stark, auch wie das wächst und gedeiht dort. Das ist einfach wunderbar, wie Gott euch da gebraucht. Und ja, vielleicht willst du kurz noch ein Grußwort sagen, bevor dein Vater kommt, oder? Okay, er kann ja genauso predigen. Also Isaak, come on, gib ihm mal einen Applaus. Halleluja, immer dir ein Mikro. Es ist eine große Freude, wieder hier zu sein. Und seit Anfang des Jahres ist meine Mutter krank geworden. Und genau gesagt, wir waren letztes Jahr Dezember noch bei Pastor Marco Coliano in Orlando. Und dein Vater ist nach Hause gekommen und seitdem ist die Mutter immer kranklicher geworden. Und irgendwann müssen wir sie zum Intensivstation bringen. Und also bis jetzt, also heute ist der allererste Reisedienst, den mein Vater seit Anfang des Jahres wieder mache. Und ist eine Freude, ja, ist wirklich eine Freude. Und vielleicht auch ein paar Worte auch über die ganze Situation, wie die Mutter so ging. Darin sehen wir wirklich die Gnade und die Treue Gottes. Und die Mutter vor 10 Jahren war plötzlich richtig stark krank. Und Menschen sagen, sie hat eine unheilbare Krankheit, Lupus. Und vor 10 Jahren, ihr ganzer Körper, von Kopf bis zu Fuß, wurde überall über den ganzen Körper verteilt, diese roten, dunkelroten Flecken. Und sie wurde in Bad Homburg in Krankenhaus geliefert, gleich Intensivstation, Einzelzimmer. Und der Arzt kommt zu meinem Vater und er sagt, ja, deine Frau wird maximal 2 Wochen überleben, dann wird sie weg sein. Und mein Vater hat mir gesagt, und er hat im Keller jeden Mitternacht und mit dem Herrn gekämpft. Ich sage, Herr, wir haben lebenslang als Ehepartner unter dir gedient und du kannst nicht meine Frau einfach so wegnehmen. Bitte lass meine Frau am Leben. Wir werden und wir möchten unter dir weiterhin so gemeinsam dienen. Und meine Mutter hat mir gesagt, zu dieser Zeit ist sie hatte so wirklich Beine wie Elefantenbeine. Ganz, ganz hart, voll Wasser. Sie hat fast alle ihr Haar verloren, hatte noch ein paar übrig geblieben am Hinterkopf. Und jeden Abend zum gleichen Uhrzeit kommen 2 Engel. Und er hat mit meiner Mutter gespielt. Und 2 Monate später, die Mutter wurde komplett geheilt. Und jetzt, das war vor 10 Jahren, 2014. Und jetzt, 2024, 10 Jahre später, wurde die Mutter wieder plötzlich krank. Und wir dachten, das war nur eine Erkältung, Infektion im Herzen. Und dann, also das wurde immer schlimmer. Und als wir sie zum Krankenhaus gebracht haben, und wurde sie sofort dort behalten. Und die Beine wurden wieder, also immer dicker. Also die Beine in den vergangenen paar Monaten waren wirklich so hart wie Stein, weil das Wasser kommt nicht mehr raus. Und in den Lungen war auch voll Wasser. Und die Mutter hat jeden Abend und wirklich Panikattacke gehabt. Und mein Vater, er hat das Herz, aber er hatte nicht die Technik, um Menschen zu kümmern. Und hat wirklich 2 Wochen lang 24 Stunden bei Mutter gewesen, ohne sich zu essen, ohne sich zu duschen. Und wirklich, das war eine ganz, ganz harte Zeit. Und also in den letzten 5, 6 Monaten, wir sehen sehr fröhlich aus. Es ist die Freude Gottes. Aber das war wirklich, wie mein Vater sagte, durch den Tal des Totenschadens durchgegangen. Und das war wochenlang, monatelang, jeden Abend, das ist ein Kampf. Und dann die Mutter kann schwer atmen und dann hat sie Todesangst und anfängt zu schreien und wirklich, also viele Nebenwirkungen gehabt. Und nicht nur mein Vater, sondern das ganze Haus und ich und meine Frau. Und wir haben Prediger aus China gehabt, 2 Schwestern aus China, die haben 2 Monate lang, Tag und Nacht, ohne eine Minute meine Mutter allein gelassen haben, bei meiner Mutter. Ich war abwechselnd bei meiner Mutter geschlafen. Und das hat eine Zeit lang gedauert. Irgendwann hatte ich einen Eindruck gehabt, und mein Vater auch, dass Unvergebenheit da war bei meiner Mutter. Und selbst als ein großer Mann Gottes und meine Familie, wir haben immer noch sehr viel zu lernen und sehr viel Raum zu wachsen. Wir sind noch nicht perfekt. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, haben natürlich mit meinem Vater geredet, Mama, wir sollen Menschen vergeben. Angefangen mit der Großmutter, mit der Onkel, Tante, damals in China im Dorf, mit den Nachbarn, die immer schlecht über unser Glauben, über unsere Nachfolge geredet haben. Natürlich auch die Polizisten, die jede Woche da waren und alles kaputt gemacht haben, uns geschlagen haben, Bedrohungen gemacht haben. Und als Mann, vielleicht vergisst man das leicht, aber als Frau, und das sitzt, kann manchmal auch tiefer sitzen. Mein Vater war 15 Jahre lang im Gefängnis und er wurde natürlich sehr unmenschlich behandelt. Und dort hat aber er viele Brüder gehabt. Zumindest die zum Glauben kamen, hatte Gemeinschaft. Aber meine Mutter, 15 Jahre lang allein zu Hause, 2 Kinder, großerzogen. Und mein Vater war noch 10 Jahre lang, er musste sich verstecken, überall. Und man kann sagen, wirklich, über 20 Jahren, 25 Jahren, meine Mutter sehr viel Alleinkämpfen, sehr viel Einsamkeit und das Geistliche, aber auch Nachbarschaftliche, in der Gemeinde und so weiter, viel, viel Dinge ertragen müssen. Und dann so haben wir wirklich wochenlang und einfach einer nach dem anderen Geschwister anfangen zu vergeben, Menschen zu vergeben. Und das spüren wir wirklich. Und die Freude nimmt zu. Und die Kraft Gottes nimmt zu. Und die Heilung nimmt zu. Und so wie wir heute, die Mutter heute so sehen, das ist wirklich ein Wunder. Wirklich ein Wunder. Und es war wirklich sehr, sehr knapp. Und wir dachten, oh Herr, bitte hab Gnade. Ich möchte meine Mutter nicht verliehen und mein Vater möchte seine Ehefrau nicht verliehen. Und heute kann Mutter wieder wunderbar schlafen, überhaupt keine Panikattacke mehr und wieder normal essen. Und dass sie auch schlecht laufen kann, es liegt an die Hüfte. Und sie hat eine sehr, sehr kaputte Hüfte. Und das muss auch bald operiert werden. Und der Herr wird auch da Heilung schenken. Und Vater war sehr, sehr müde gewesen. Und in den vergangenen paar Monaten, natürlich, Bruder Yun, für viele ist ein Glaubenshelden. Er ist auch ein Mann Gottes. In Dunkelheit, im Licht, am Tag, in der Nacht. Er ist an meiner Freude, er ist an meines Gebets. Aber er ist auch ein Mensch mit Fleisch und Blut. Und durch die vergangenen paar Monate, und er wurde extrem müde. Sein Blutdruck wurde 200 zu 160. Und dann manchmal, während wir gegessen haben, und er ist angeschlafen am Esstisch, und während wir so einfach miteinander geredet haben, ist er angenickt worden und sehr erschöpft und sehr müde. Aber trotzdem, ich durfte ihn, man kann sagen, in diesen sehr, sehr schwierigen und herausfordernden Zeit beobachten und die Kraft und diese Freude und diese Zuversicht in solchen Stunden, was ein Mann Gottes in sich trägt. Und das Äußerliche, das wirklich, also schwieriger kann man das nicht mehr beschreiben. Und das selbst ich mit meinen 40 Jahren voll Kraft, ich wurde so müde, und weil das ging nicht nur ein, zwei, drei Tage, sondern das ist monatelang und Tag und Nacht. Und übersetzen, zum Krankenhaus fahren und plötzlich Mitte in der Nacht zur Notaufnahme und so weiter und so weiter. Aber in dieser Zeit als Familie, wir haben unsere Freude nicht verloren. Wir haben unsere Zuversicht nicht verloren. Und selbst Apostel Paulus ist durch viele Dinge durchgegangen. Durch Hungersnot, durch Schwert, durch Verfolgung, durch Schmerzen wurde gepeitscht, er hatte Schiffbruch erlitten und so weiter und so weiter. Aber er hat gesagt, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Und ich möchte uns wirklich auch ermutigen. Und wir reden auch oft über, der Freude am Herrn ist unsere Kraft. Aber es gibt auch eine andere Seite. Der Herr allein ist unsere Freude. Amen. Er ist der Fundament, er ist die Quelle unserer Freude. Und an einer Stelle, als der Apostel zurückkam und die haben gesagt, Herr, die Dämonen sind uns untertan und wir haben gebetet und Heilung ist passiert und das und jenes, sind wunderbare Dinge passiert. Es ist herrlich. Die Resultate von unseren Glaubenswerke und dass der Herr unsere Gebetserhörung geschenkt hat. Und an einer Stelle ist mir besonders auch in dieser Zeit bewusst geworden, der Herr sagte, freut euch nicht, und das und das und das passiert sind. Es ist ein großer Grund zu freuen. Aber ich bin in der Verfolgung aufgewachsen. Und ich bin mit den Lehrern, der dieser Jesus nachfolgen, unser Kreuz tragen, auch in schwierige Situationen unsere Freude nicht verlieren und damit aufgewachsen. Mit anderen Worten ist, es gibt auch Zeiten, so wie diesen. Wir haben wirklich gekämpft, wenn die Mutter keine Luft gekriegt hat. Sie hat geschrien und sie hat Angst gehabt. Das war wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Wir haben gebetet, aber manchmal scheint so, tagelang der Herr hat unser Gebet nicht erhört. Aber dabei, wir haben unsere Freude nicht verloren. Wir haben unsere Zuversicht nicht verloren. Wir haben den Herrn nicht weggeschmissen. Und auch weil er in dem Moment oder in der Woche und in den Tagen nicht sofort Gebet geantwortet hat. Und so wie unser Herr sagte, freut euch nicht, dass das und das und ihr passiert sind und euch geschehen sind, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Und in der anderen Freude möchte ich auch euch mitteilen, meine Frau ist wieder schwanger und im vierten Monat durch das Gebet der Herr hat uns eine erste Tochter geschenkt, Elisa, die ist 4. Eine zweite Tochter, Hadassah, sie ist 2. Und jetzt das dritte Kind und der Frauenarzt von der Gemeinde sagt, die ist wieder ein Mädchen. Ich sage, preis dem Herrn, ich freue mich. Alles soll prophezeien wie die Töchter von Philippus. Das heißt, auch in dieser Zeit ist auch sehr herausfordernd für mich, meine Frau zu kümmern, die Töchter zu kümmern, mit sehr wenig Schlaf und der Vater zu versorgen und der Mutter zu versorgen. Und dann manchmal habe ich auch gebetet. Und es scheint so, der Herr ist ein bisschen weit weg. Aber immer wieder diesen Bibelvers: Freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Ihr Lieben, das möchte ich uns wirklich auch mitteilen. Und ohne viel Zeit zu nehmen, unsere Freude hat nur einen einzigen Namen. Sein Name ist Jesus. Und egal, wie es jeder, auch Geschwister im Internet, auch Zuschauer, egal, was wir gerade im Leben durchmachen. Und eins dürfen wir wirklich nicht verlieren. Und der Herr allein ist unsere Freude. Manchmal wir sagen, die Freude am Herrn. Und so wie manchmal auf der Toilette sitzen, nochmal drücken und nochmal drücken. Und manchmal kommt nichts halt. Und das ist so, wie ich mich anstrenge und versuche, an dem Herrn zu freuen. Aber es ist so, der Herr, er freut sich über uns. Der Herr freut sich über uns. In Zephania steht, er frohlockt über uns. Und er singt ein Jubellied mit über uns. Und ich bin aufgewachsen, ich meine, in der chinesischen Untergrundgemeinde, manchmal kann ein bisschen durch das ganze Situation ein bisschen depressiv sein. Und dann sagen, ja, so Leid, Verfolgung und so weiter. Und durch den ganzen Umstände. Deswegen dieses Bild im Kopf, wenn ich über Gott denke, er ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Und natürlich voller Kraft, voller Macht. Aber dieses Bild dürfen wir nicht vergessen. Der Herr singt ein Jubellied über uns. Der Herr tanzt rings um uns herum. Und der Herr frohlockt über uns. Und der Herr sagt, ich werde nicht aufhören, ich werde nicht schweigen, bis dass ihr eins begriffen habt. Ihr seid nicht die Verlassenen. Ihr seid nicht die Verlorenen. Ihr seid nicht mehr die Traurigen. Ihr seid nicht mehr die Kinderlosen, sondern ihr seid die Geliebten. Ihr seid Gekrönten. Ihr seid die Töchter und die Söhne Gottes. Und das ist mir wirklich in den letzten Monaten richtig auch bewusst geworden. Und auch besonders auch über meinen Vater. Ihn zu sehen, ich übersetze ihn schon seit 20 Jahren, und ihn alle, die Salbung, ihn alle, die Kraft Gottes unter die durch die Welt und die große Bühne, und aber auch die Heilungen und die einfach die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Aber in den letzten paar Monaten ihn zu begleiten, ihn dabei zu schauen, wie er immer müde und erschöpft und wurde. Aber dennoch, diese Freude zwischendurch in ihm zu erleben. Aber jetzt natürlich, die Freude ist so komplett wieder da. Das hat mir wirklich eine Lektion gegeben. Natürlich in unserem Haus, da war also jeden Tag auf voll Geschwister von verschiedenen Nationen. Sogar der Hauptleiter von der chinesischen Untergrundgemeinde hat sich 10 Tage Zeit genommen, um einfach bei uns zu Hause zu sein. Er hatte Millionen Geschwister. Der Herr hat ihm Millionen Geschwister anvertraut in China. Er hatte viel zu tun. Aber er hatte gesagt, ich nehme mir einfach 10 Tage Zeit, um bei Brüdern zu sein. Jeden Morgen ist er 3, 4 Uhr aufgestanden, um mit meinem Vater zu beten. Und dann ist er schon in der Küche, steht in der Küche, hat Reissuppe gekocht und hat nochmal gekocht. Also pro Tag hat er bestimmt 5, 6 Mal gekocht. Weil die Mutter kann nicht auf einmal viel essen, aber immer wieder essen. Und natürlich auch viele Geschwister, die da waren. und ihn auch zu beobachten, ein großer Mann Gottes, aber voller Demut, voller Freude, auch wie er in der Küche gesungen hat, gebetet hat und Zeugnisse erzählt hat über die Geschwister, die in China jetzt eine besondere schwierige Situation und auch durchmachen, aber jene Freude, jene Feuer, besonders dieser Feuer, dieser Leidenschaft, um das Evangelium in diesen noch schwierigeren Länder der Buddha, Länder der Muslimen, Länder der Hindu, das, also Missionaren auszubilden, Missionaren auszusenden und den Missionsauftrag Jesu nicht zu vergessen. Und das hat mir so viel Gewicht in mein Herzen gegeben. Ich sage, Herr, ich weiß, das Leben ist real und ist zwischendurch auch nicht einfach. Aber Herr, diese Freude und diese Zuversicht möchte ich im Leben haben. Will die dran festzuhalten. Ich darf an dir freuen, Herr, aber vor allem zu wissen, du freust dich über mich. Ja. Du freust dich über mich. Und in meiner Dunkelheit, in meiner Herausforderung, in meiner schwierigen Tage, auch in den Zeiten, vielleicht war ich extrem müde oder schöpft und am Boden liege und zu wissen, auch wenn ich da liege, auch wenn ich da sitze und auch wenn ich da vielleicht Augen zu und schweigend und da sitze und zu wissen, du tanzt und du freust dich mit den Flaggentanzen, mit deinen alle Instrumente, die du im Himmlischen in der Welt hast und du freust dich einfach über mein Leben. Und das gibt mir so viel und so viel Freude. Und deswegen, ihr Lieben, ich wünsche uns wirklich, dass wir ab heute Abend noch eine fröhlichere, noch eine fantasievoller und noch eine hoffnungsvoller Bild über unser himmlischer Vater. Und sobald wir unsere Augen aufmachen, sobald wir uns hinlegen und schlafen, und dass wir wissen, wir haben einen Vater, der schläft nicht und der schlummert nicht. Und wir haben einen Vater, der, sobald wir unsere Augen aufmachen, er singt und er tanzt und er jubelt über uns. Tag ein, Tag aus, unser Lebenslang. Halleluja. Halleluja. So, jetzt habe ich genug gesprochen und jetzt darf Papa auch kommen. Ja. Ich bin ein Schäden zu folgen, Jesu. Ich bin ein Schäden zu folgen, Jesu. Ich bin ein Schäden zu folgen, Jesu. Niemals zurück, niemals zurück. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Heiligen macht. Lassen unser Flur unfröhlich sein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Heilige macht. 好，站起来，对你身边的人，对你左右的人说：“我已经决定要跟从耶稣，这是耶和华所定的日子。” So, liebe Geschwister, lass unser Nachbar mit einer großen Zuversicht, aber Freude in den Augen schauend begrüßen. Sagen, ich habe mich heute nochmal entschieden, Christus nachzufolgen, mit Kraft, mit Freude und niemals zurück. Amen, Amen, Amen. Mm. Halleluja. Mm. Amen. Halleluja. 在主耶稣基督患难过度忍耐里，我是你们的弟兄，天上人。 So in der Herrlichkeit und in der Wille Gottes, aber auch in der Verfolgung und Not. Ich bin euer Bruder Yun aus China. Halleluja. Oh, 感谢神在50年的今年。 我17岁的时候遇见耶稣，他呼召我起来向西、向南传福音，做见证，把福音传回耶路撒冷。 Vor genau 50 Jahren hat der Herr, ich war damals 17 Jahre alt und er hat 16 Jahre alt, er hatte mich gerufen und Richtung Westen, Richtung Süden das Evangelium zu predigen. In den letzten 50 Jahren, ich habe jeden Tag an diesem Ruf und festgehalten und das Evangelium überall, wo der Herr Tür geöffnet hat, gepredigt. 主虽然已艰难给你当兵，以困苦给你当水，你的骄傲却不再隐藏，你眼必看见你的骄傲，你还向左还向右，你必听见后面有声音说。 这是正路，要行在其间。这是正路，要行在其间。 Dieses Wort stammt aus Jesaja. Den Kapitel habe ich vergessen. Da steht, wann der Herr dir Not als Brot und Verfolgung als Wasser ins Leben mitgibt und gebt nicht auf, weiter zu dienen. Und am Weg der Nachfolger und der Herr wird es sich nicht verstecken. Und er wird sichtbar sein als dein Lehrer, als dein Meister. Und du wirst ein Stimmen hinter dir hören, nicht nach rechts, nicht nach links, sondern geradeaus. Und geh der Weg der Herrlichkeit. 和你们西方差不多，如果你真的要跟从耶稣，一定要付代价的。 So, liebe Geschwister, egal ob das in China ist oder ob in Deutschland oder einer anderen Nation der Welt, weil ein Mensch sich wirklich entscheidet, Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen, wir werden Zeiten haben, wo Not als Brot und Verfolgung als Wasser unter haben. 但我自从我遇见了主耶稣那一天，他放在我心里这一句话，就是没有付不起的代价，只有看不见的价值。Und mit 16 habe ich angefangen, Christus nachzufolgen. Im Leben habe ich wirklich eine Lektion gelernt. Und in der Verfolgung, in der Schmerzen, in der herausfordernden Situationen, wir sollen immer die Kostbarkeit und die und darin sehen und dass der Herr und dadurch und uns vorbereitet hat, was wir lernen dürfen in der Schwierigkeit, was wir lernen dürfen in der Verfolgung, das was das wirkliche Blut und Fleisch wird für unser unvergängliches Frucht in unserem Geist und ja als Beistein der Herrlichkeit Gottes in uns. 后来就为了耶稣基督福音的缘故。 一次两次三次很多次被抓捕，被关到监牢里超过10年。 Und ich habe die Ehre, unter für den Herrn auch zu leiden. Und nicht jeder hatte diese Art von Ehre. Und da hat der Herr mich extra ausgewählt. Ich durfte erstes Mal, zweites Mal und drittes Mal ins Gefängnis zu gehen, nicht nur dort zu leiden, sondern auch Herrlichkeit Gott zu erleben. 我知道有很多好心的人还是说，你说你值不值啊？你青春年华，你年迈的母亲，你没有照顾，你的年轻的妻子，你没有关怀，你的孩子还小啊，你付出这样的一个代价，值不值 ？Damals war ich Anfang 20 und über 15 Jahren und dann ja war ich schon Mitte 40 und viel meiner Freunde. Aber auch Mitgefangene, aber auch Polizisten, die immer wieder zu mir kamen, die sagten, Yun, lohnt sich überhaupt für diesen unsichtbaren Jesus, alle diese Schwierigkeiten auf dich zu nehmen, all diese Schmerzen auf dich zu nehmen? Guck mal, in China, du hast eine Mutter und sie hatte dir Leben gegeben. Du sollst doch Zeit nehmen, um deine Mutter zu kümmern. Und du hast dich frisch geheiratet. Und du sollst auch deine Frau genießen und ihr Eheleben genießen. Und du hast Kinder. Du sollst deine Kinder, für deine Kinder da sein und sie groß zu erziehen. Und all das, deine Mutter, deine Frau, deine Kinder, du konntest keine Zeit für sie nehmen. Lohnt sich überhaupt für diesen unsichtbaren Jesus unter zu leiden, unter deinen besten Jahren deines Lebens für ihn zu geben? Natürlich, ich hätte sehr, sehr, sehr gewollt, meine Mama zu versorgen, mit meiner Frau Zeit zu verbringen, meine Kinder für sie da zu sein. Und, aber alle anderen Gefangenen, sie haben die Schmerzen gesehen, sie haben die Verfolgung gesehen, sie haben die Verspottung und die Jahre der Einsamkeit gesehen. Sie haben auch menschlich, logistisch das gerechnet, welchen Preis sie bezahlen müssen. Aber ich habe den Jesus, den Auferstandenen gesehen. Und ich habe die Lektionen, diese ewigen Früchte, was ich daraus für mein Leben, für die Ewigkeit gelernt habe, das gesehen. Und deswegen, so wie Christus sagt, ihn vor ihm liegende Freude wählen und hat ein Kreuz geduldet. Und so habe ich ein kleines Stück und ihn auch nachgemacht. Und im Gefängnis saßen nicht nur die Pfingstler, sondern alle, die Katholiken, die Lutheraner. Und es war auch ein Bischof da von der katholischen Kirche. Und er hatte jeden Tag zu mir geredet, sagte, ihr Christen, wir die Katholiken. 你知道是能够关到监狱的人，都是为了他的信仰，都是基督教的信仰，为了他认为这个是纯正的真理。 Und auch dieser Bischof, er hat einen großen Preis bezahlt für seine Glaube, für seine Festhalten an Predigen des Evangeliums. Und ich habe großen Respekt auch vor ihm. 你比如说天主教的神父告诉我，我们的信仰，耶稣挂在十字架上，耶稣就在那，你们什么都没有。 Und er hatte natürlich auch im Gefängnis, er hat ein Kreuz und bei sich gehabt. Und er sagt jeden Tag zu mir, ihr Christen, ihr habt nichts. Ihr seid nackig. Wir Katholiken, wir haben ein Kreuz. Und am Anfang, und wir haben angefangen, miteinander auszutauschen. Er sagt, guck mal, ihr Christen, ihr seid nackig. Guck mal, wir Katholiken, wir sind voll ausgestattet. Wir haben unser Kreuz, wir haben Christus auf dem Kreuz. Und vielleicht sollt ihr auch Kreuz tragen. Wir sind nackig. 你罪死了，死了以后，人埋葬了，而且第三天从死里复活了。他现在还活着，在我们的心中，他活着，我们要为他而活。 Und dieser katholische Bischof, er hat jeden Tag von seinem Kreuz gesprochen, und ich habe dagegen jeden Tag von dem auferstandenen Herrn gesprochen. Halleluja. 对，中国家庭教会有很多。 国外人想不通啊，你知道前过去的今年在中国拆十字架、拆教堂，很多人找我说：“云弟兄，你知道吗？你们这国内到处都是，就是那个照相那个video，到处都是拆十字架。你来到国外，你都无动于衷。”我说：“拆的对呀。” 我说耶稣来是要十字架是叫人背的，也不需要人来背，因为国内是不允许带十字架这些人呢、啊，他是不可以把你教堂放个十字架。要不然我说拆得好，十字架本来就不是叫带的，十字架是叫背的，也不是叫放到房顶上，要背起十字架跟从主，否则不配再做主的门徒。 So seit 2014 und die Brüder in China, die rufen mich immer wieder an. Ich sage, Bruder Yun, warum machst du nichts aus Deutschland heraus? Und alle unsere Kirchen, das Kreuz wurde runtergenommen, unser Kirchengebäude wurde zerstört, unser wunderschönes Kreuz wurde kaputt gemacht. Und überall sind die Kamera und wir dürfen keine große Versammlung mehr haben. Und die kontrollieren alles, was wir tun. Und ich habe gesagt, das ist wunderbar so. Und sie sagen, wie kann das so sein oder keine Mitleid mit uns haben? Ich sage, ich habe großer Mitleid, so wie der Herr barmherzig ist. Und den sichtbaren Kreuz wurde von den Gebäuden runtergenommen, damit wir den unsichtbaren Kreuz in unserem Leben und mit uns tragen. Und die Brüder sagten, ja, wir wurden überall überwacht, wir können uns nicht mehr so frei bewegen und keine große Versammlung haben. Ich sage, ja, der Herr hat gesagt, geh zu deinem Kammerlein und schließ die Tür hinter dir und such den Vater im Verborgenen. Und er ist ein Belohner unseres Gebets, unseres Glaubens. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah. 自从我17岁被上帝呼召要起来向西向南传福音，那一天我做了一个正确的决定，就是要跟从耶稣，我专注耶稣，永不回头。 Ihr Lieben, eins kann ich wirklich sagen, seitdem ich 16 Jahre alt bin und bis jetzt, und 66, meine Entscheidung war klar und deutlich. Und ich freue mich, dass ich im jungen Jahren mit der Hilfe von meiner Mama den Entscheidung des Lebens und getroffen habe, Christus nachzufolgen, egal was im Leben passiert. Es gab so viele Tage und Jahre und Momentum, wo ich einsam war, wo keiner mit mir Christus nachgefolgt hat und auch gedient haben, aber ich habe trotzdem dem Herrn Jesus nachgefolgt bis zum heutigen Tag. So, ich habe meinem Sohn den Namen gegeben Isaac, und in China viel Geschwister, die nennen mich Abraham Yun. 其实我读到亚伯拉罕的时候，我要成为亚伯拉罕；我读到雅各的时候，我要成为雅各。 Und wie habe ich mich selbst auch meine Mitgeschwister ermutigt, an diesen Jesus festzuhalten und ihn nachzufolgen. Nämlich jedes Mal, wenn ich Gottes Wort lese, wenn Abraham vorkam und wie er Gott gedient hat, und da habe ich meinen Namen über seinen Namen geschrieben. Ich sage, das bin ich. Und als ich die Bibelstelle über Isaac gelesen habe und wie er sein Leben Christus und hingegeben wurde, ich sage, Herr, ein für allmal, immer wieder, ich gebe mein Leben dir hin. Ich habe noch einen Namen,叫加勒，这个在那个在国内的时候就有人帮我办一个身份证，这个名字就是要效法加勒，像加勒。 Und eine Zeit lang, ich habe so viele über Kaleb und Josua gepredigt, überall in ganzen China. Sogar ein Bruder hat heimlich ein einen Ausweis für mich erstellt oder besorgt. Und da steht Caleb Liu drauf. Halleluja. 所以当我97年的时候被公安再一次抓到被抓捕的时候从我身上搜出的身份证你的名字叫加勒这个是谁办的我说是一个教会的弟兄他看我像加勒所以就给我办了一个身份证说像加勒 Solange ich in China gelebt habe, habe ich keinen Ausweis oder Pass gehabt. Aber ein Bruder, und weil er so oft meine Predigt gehört hatte, wie ich über Kaleb, über Josua in das verheißene Land und Gottes Wort und ausgesprochen haben und am Ende des Lebens und unerobertes Land und noch erobert hat im hohen Alter. Und deswegen, er hat ein Haus gekauft und beim Hauskaufen, er durfte einen Ausweis machen. Und er hat ohne nachzufragen, für mich einen Ausweis gemacht, Caleb Liu. Der sagte, Bruder Yun, wenn ich dich anschaue, wenn ich an dich denke, ich muss immer an den Mann Gottes Caleb denken. Und wegen dieser Ausweis, Jahr später, als ich hier in der Gottesdienst gepredigt habe, wurde ich festgehalten und die Polizisten haben das gefunden. Und dafür saß ich wieder ein Jahr im Gefängnis und illegal einen Ausweis gehabt haben. Und die haben mich tagelang verhört und die wollen unbedingt wissen, was heißt Caleb, was bedeutet Caleb, weil das ist ein untypischer chinesischer Vorname. Und ich durfte noch einmal das ganze Leben von Caleb im Gefängnis predigen. Halleluja, ich danke Gott, dass ich durch diese 这个神人摩西告诉我迦南美地是属于我的我那个时候都决定我就相信神的应许是真的 und ich saß im Gefängnis und sie haben mich verhört, sie haben mich geschlagen und so weiter. Und während ich wieder gepredigt habe über Caleb, ich habe immer wieder die Vision vom Herrn geschenkt bekommen. Und wie der Mann Gottes Mose zu Caleb geredet hat, wir gehen nach Kanaan, wir gehen in das gelobte Land, wir gehen und das Land, das den Herrn für uns vorbereitet hat. Ich habe mich immer wieder ermutigt. Ich sage, Herr, auch wenn ich gerade hier im Gefängnis befinde, ich weiß, du hast gelobtes Land. Du hast Geschwister für mich vorbereitet. Du hast Berufung für mein Leben vorbereitet. Ich werde nicht lebenslang hier bleiben. Ich werde rausgehen. Ich werde in die Nationen gehen, das Evangelium predigen. Halleluja. 因为那些神我的惊叹他们没有读过圣经啊他们要听一下这个加勒的故事啊我说啊他是在200万人之中的有12个人中间一个首领好像一个省长一样他是个首领我说的当12个首领中间有10个人害怕巨人的时候他说他不怕 他相信神人摩西所讲的话是真的，我们足能的。如果上帝与我们同在，不管有多大的迦拿族人，有多大的巨人，我们都可以得胜。 Und dann ich habe die Polizisten, aber auch zu mir selbst immer wieder die Geschichte über Caleb gesprochen. Die haben gefragt, wer ist Caleb? Ich sage, er gehört einer der Hauptleiter von mindestens 2 Millionen Männern. Und er war ein großartiger Mann mit Demut und auch Hoffnung. Während alle anderen Menschen schlecht über sich selbst, über ihre eigene Familie und ihr eigenes Volk, ihre eigene Zukunft gesprochen haben, Kaleb hat Gottes Wort ausgesprochen. Er hat Hoffnung ausgesprochen über seine eigene Lebenssituation. Und zum Schluss, er durfte in das verheißene Land hereinkommen. 他们想要多听这个故事啊！我的家人，他本是犹太人，他是犹太犹大民族的里面一个基尼人呐，是个少数民族。可是这个人很努力，他说相信神了以后啊，他都很努力，一直升为首长，成为一个族长。 Und die Geschichte von Kaleb ermutigt mich bis zum heutigen Tag vor den Riesen und vor den großen Mauern und vor den Kriegswagen und Kriegswagen vor den mächtigen Soldaten und organisierte Armee, und er hat keine Angst gehabt, weil und Kaleb gehört nicht original zu den Israeliten. Er war kein wirklich Hebräer. Gottes Wort lehrt uns, er gehörte zu einer Minderheit, die mitgezogen war. Aber weil er an Gott Yahweh geglaubt hat und er ist herangekommen und er gehörte zum Volke Gottes und er wurde ein mächtiger Mann Gottes. Und das möchte ich uns alle ermutigen, aber heute Abend zu mir selbst. Halleluja! 中国的经常们，他们很喜欢听一点这个圣经的故事。我说他加勒这个人呐，是一个敢于排众，与众人的思想独排众议。他敢于给众人不一样。他就是说不，所以上帝就做见证说，唯独加勒是专心跟从我的，我就渴望成为一个一生成为一个专心跟从他的人。 Und dieses Wort Gottes ermutigt mich immer wieder. Da steht nur Kaleb. Nur Kaleb hat an mich geglaubt oder an meine Verheißung festgehalten. Und das möchte ich. In China und besonders unter der Herrschaft der Kommunisten, man redet sehr über Gehorsam, aber nicht dem Herrn gegenüber, sondern und das gleiche Reden und das gleiche Denken und das gleiche Nachgehen. Aber in so einer Welt, in so einer Gesellschaft, ich bin aufgewachsen. Ich sage, Herr, ich möchte dir allein gefallen und dir allein gehorsam sein und dein Wort verkündigen. Und bis zum heutigen Tag, ich bin auch so ein Mann geworden. Ich bin auch so ein Vorbild geworden für viele meiner geistlichen Kinder. Und ein Mann Gottes zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Auch in unserer heutigen Welt, weil alle Menschen versuchen, Kompromiss zu machen. Ich sage, allein Gottes Wort zählt. Allein der Glaube an Christus zählt. 哈利路亚！我说加勒，他是相信神，绝对的相信神。他反对民主啊，有十个首领，他反对民主，他相信上帝。Und bei einer Abstimmung 10-2, aber trotzdem er war in Minderheit, aber er hat an Gott geglaubt. Er hatte Gottes Wort ausgesprochen über das Volk Gottes, aber er hat auch über seine eigene Zukunft gesprochen. Das sollen wir auch tun. 所以，上帝同住祭司领袖同住神人摩西说，同住神人摩西说，唯独加勒是跟从我的。以后他说看见那块地都是他的，还有给他的子孙，给他的后代。 Und deswegen hat der Mann Gottes Mose und auch Kaleb Land verheißen. Und alles, was du siehst, gehört dir und deinen Nachkommen, nämlich das Hochland von Hebron. 大家知道我的罪名是反革命首要分子，他们都会听到一件事情。那你说你要拿下中国吗？我说神的国要临到中国。Und ich bin ins Gefängnis gekommen unter den beschuldigten Namen. Ich bin Leiter von den antikommunistischen Bewegung. Und dieses Wort habe ich seine Bedeutung nie verstanden. Und dann, ich wurde immer wieder gefragt, willst du ganzes China erobern? Ich sage, nein, sein Reich komme, sein Wille geschehen. Was ich über ganz China sehen möchte, ist, dass seine Herrlichkeit kommt. Seine Liebe, jede Stadt, jede Dorf, jede einzelne chinesisches Herzen und durchdringen mit seiner Errettung, mit seiner Barmherzigkeit. Halleluja! 好了，我现在告诉各位， 约书亚和加勒他们是科目是荣耀的人，专心地跟从神。 Und sogar der Mann Gottes Mose hat gesagt, und Josua und Kaleb und sie allein vertrauen auf Gott und sind Gott gehorsam. Und ich wünsche uns in dieser verkehrten und gottlosen Welt, dass wir allein Gott nachfolgen, sein Wort aussprechen und nicht die große Mehrzahl und nachgehen, sondern sage, Herr, wo ist dein Vision? Wo ist dein verheißenes Land? Wo möchtest du, dass wir hingehen? Und mein ganzes Leben lang, ich habe nie um Macht gekämpft. Wirklich, in den vergangenen 50 Jahren, ich habe nie um Macht und gestritten und gekämpft. Auch in der Gemeinde, im Reich Gottes. Ich habe nie um Geld gekämpft. Ich habe nie um Position gekämpft. Und weil ich von den Männern Gottes und den Frauen Gottes in Gottes Wort gelernt habe, denn Ehrfurcht vom Herrn, und er ist alles. 今天我真的非常感恩啊, 神给我这个机会, 站在这里为耶稣的名做见证。 Heute ist wirklich ein besonderer Abend und ein besonderer Tag. Und vor allem seit Anfang des Jahres bis jetzt, ich konnte nicht reisen. Und heute Abend, ich konnte wieder reisen und vor euch stehen und vor allem Gottes Wort weitergeben. Halleluja! Halleluja! Amen! 过去这几年疫情上帝带着我从圣经从创世纪到启示录我把它一遍一遍地开始带着有一群人来读可能有时候比你们在座的还要多当然我会知道有很多弟兄姊妹在网络上 Und seit der Anfang der Corona bis jetzt und von 1. Mose bis zum Offenbarung habe ich schon ein paar Mal durchgemacht. Mit verschiedenen Gruppen von Leitern in China, Missionaren in den ganzen Nahost, in diesen Ländern. Und es war nicht einfache Jahre in den vergangenen paar Jahren, aber es war Jahre voller großer Schätze und großer Freude. 所以2000年开始有这个疫情出来的时候，在这之前我完全不懂得什么叫网络，而且我还反对这个事情，因为上帝给我的呼召是一个布道家，是一个传道人，为耶稣做见证的人。Before Jahr 2000, ich habe Internet gehasst und ich habe sogar meinen Mitarbeitern und Geschwistern immer gesagt, lass diese Sache in Ruhe und predige das Evangelium, geh überall hin. Und dann plötzlich habe ich angefangen, und im Internet und durch Internet auch Gottes Wort zu predigen. Und dieser Handy hat mein Sohn für mich gekauft 2020. Dieser Handy ist eine wunderbare Mitarbeiter im Reich Gottes. Halleluja. Wow,人就越来越多。我告诉弟兄姊妹，有一班弟兄姊妹，他们真正一天到晚，我说导读分享天天天，门训列国面对面，他们就是这样，每一个人打开镜头，给我面对面的来听神的话，每一天。 Und jeden Tag mehrmal und bin ich im Internet und natürlich mit unseren chinesischen Geschwistern, Leiter, Missionaren. Wir haben Gottes Wort gegessen, gesungen und auswendig gelernt und wir sind alle kräftig und voll und erfüllt worden. Und ich habe alle Geschwister, die, die ja, Jüngerschaft oder mit mir machen möchten, gesagt, wenn du nicht bereit bist, Gottes Wort auswendig zu lernen, dann komm gar nicht ran. Und du kannst auch ein Bischof sein, aber wenn du dich entschieden hast, in den Zoom mitzumachen, dann musst du jeden Tag eine Bibel auswendig lernen oder neue lernen. Und jeder sollte mindestens 3 Bibel haben. Das erste ist der Bibel, sollte voll sein mit Notizen, mit Markierer und persönlicher Worte und so weiter. Und das zweite Bibel sollte von vorne bis hinten unbeschrieben sein. Das ist ein Predigerbibel. Und Gottes Wort weiterzugeben, der dritte Bibel, sollen wir ganz klar in unserem Herzen ertragen. 真的有三十九个人是跟我呀，三十九个人呢，一天不他就是跟我来背圣经，背圣经，背圣经，就天天必须是这样的，相互监督。所以说，我就在上个月呀，我觉得时候到了，这四个人全部发了一个证书。 都是传福音的人，每一个人都是传福音的人，传道的人，做见证的人，不是传道，不是传福音，也不是做见证，乃是人，真正每一个人生命改变了。So letzter Monat war eine große Freude für mich und in meiner Zoom-Gottesdienst und manchmal sind 40 Leute, manchmal also so kann maximal 1000 Leute hosten. Und jemand am letzten Wochenende im Monat kommen ja ca. 900 Leute und Personen zusammen. Und wir haben ein ganzes Wochenende und Austausch und Ermutigung. Und in diesen vergangenen 4 Jahren, und das sind 39 Pastoren, die ohne Antrag und weggelassen haben, sondern jeden Tag mit mir waren und das Bibel und auswendig gelernt haben. Und letzten Monat habe ich jeder Einzelne ein Zertifikat gegeben, also Mann des Wort Gottes, und ausgeteilt. Halleluja. 当然呢，有时候跟你发了证书，人越来越多了，因为有时候你知道到月底的时候会超过。 超过1000人，500人，600人，700人，到1000人，大家都在这平台上。 Und in dieser Zeit, ich kann wirklich auch Zeugnis geben, ich kann nicht nach China gehen, ich kann in viel dieser verschlossenen Länder nicht hingehen, aber und ich durfte 1000 und aber 1000 Geschwister und betreuen, vor allem das Gotteswort an ihnen weitergeben. Und sie haben Gottes Wort gelernt, auswendig gelernt und wiederum weitergegeben. Und heute Morgen habe ich noch mal zu meiner Frau gesagt, ich bin so bewegt von einer Gruppe von Pastoren aus Amerika, also aus USA und Kanada. Also immer in ihren Mitternachtszeit von 12 bis 3 Uhr morgens, jeden Tag kommen sie und online, um mit mir Bibel auswendig zu lernen. Und das bewegt mein Herz zutiefst. Und wie sie auch Zeugnis geben, wie in den Dienst, in den Leben, in den Gemeinde und das, was sie tun, der Herr an Gnade und Erweiterung geschenkt hat. 我个人神给我的护照是传福音，是万民做主的门徒。我也渴望今天晚上在这里的，或者是在电视网络上的每一位弟兄姊妹听到这个时代最重要的一件事情，是天国的福音。 So, liebe Geschwister, ich habe keine neue Botschaft für uns, sondern ich möchte uns wie immer wieder auf das eine Punkt zurückführen und ermutigen, zurückzukommen. Und das Allerkostbarste, was wir im Leben haben, ist das Evangelium, das Reich Gottes, Jesus Christus. Jesus sagt, und das Evangelium, das Reich Gottes, sollte durch das ganze Welt gepredigt werden, zu aller Völker zum Zeugnis Jesu. Dann wird das Ende kommen. Lehrt sie, was ich euch gelehrt habe, und behalte, was ich euch gelehrt habe, dann werde ich alle Zeit mit euch sein, bis ans Ende der Welt. 讲完了以后了，他们都把约书亚记的二十四章啊，我说讲过的每一章啊，都形成文字。他说我们能不能复习复习每一天在这里把你的讲章，我用我们的口语把你的讲章来读出来。我看他们在读的时候，每个人在流泪，很多人在流泪，在哭泣，他们在回应。 Die Tatsache in China ist so, eine Versammlung über 20, 30 Leute sind große Versammlungen zurzeit. Und die Kommunisten haben seit einigen Jahren alle Bibel, aber auch Online-Bibel, Lobpreis und christliche Literatur vom Internet runtergenommen. Und es ist nicht mehr möglich, so christliche Literatur und Lobpreis runterzuladen. Es gibt noch einige Laden, wo man Bibel kaufen kann, aber die sind gerade dabei, eine Einheit-Bibel in China herauszubringen, aber veränderte. Und christliche, also auf der ganzen Welt, und Männer, Frauen Gottes, sie versuchen, jeden Bücher oder Bibel nach China reinzubringen, und wir wissen das, es ist nicht möglich. Da kommen sie nicht rein. Aber das, was der Herr gerade in China tut, möchte ich wirklich Zeugnis geben. Und jeden Tag, wenn ich gepredigt habe, die Geschwister in China, die verbringen mehrere Stunden Zeit, um das runterzuschreiben und dann das in ihren Freundeskreis und zu verbreiten. Jeden Tag, ich bekomme das auch, jeden Tag sind mindestens 6 bis 8 Seiten von das, was Vater predigt. Und da werden Tausende, wieder Abertausende, einfach durch Mundpropaganda und durch Handy zu Handy verbreitet. Das Evangelium Reich Gottes kann auch in China nicht gestoppt werden. Halleluja, Amen. 将来今天呢，就是约书亚记的第一章的时候，从开始复习的第一章我都想到了你，加勒弟兄，你开始只是一个小帮手，你开始只是一个做仆人的，你记住，仆人会过去，帮手会过去，神要开始提升你。约书亚只是摩西的一个帮手而已，因为他专心跟从神，相信神的话，约书亚。 跟加勒一样，他只是一个帮手，只是一个跟随者。可是有一天，上帝要提升他。你不仅是一个帮手，不仅是一个仆人，我要提升你成为领袖，带领神的众教会，带领欧洲的复兴。 Heute Morgen habe ich noch Josua Kapitel 1 neu gelernt, auswendig gelernt und darüber gebetet. Ich habe wirklich Zeit auch genommen, für Pastor Georg zu beten. Und wir kennen uns auch jetzt seit einigen Jahren. Ich sage, Herr, und dieser Dings ist schon ein großer Segen für die ganze Welt, für ganz Europa, aber das ist nur der Anfang. Ich sage, Herr, und lass ein Diener und immer mehr in den nächsten Level von Herrlichkeit, den nächsten Level von Autorität, den nächsten Level von deinem Einfluss und schenk dein Diener der ganze Europa und drüber hinaus, dass Menschen durch diesen Dienst und wirklich ausgerüstet werden, um das Evangelium, das Reich Gottes in alle Völker zu predigen. Halleluja. Halleluja. 摩西只是在尼泊山上，他看见了迦南，却进不了迦南；看见了复兴，却没有复兴；看见了敌人，却是不敢动。但是约书亚是代表基督。你今天要想到耶稣从死里复活了，领受这种权柄。 Heute Morgen habe ich wirklich Zeit genommen, für Pastor Georg zu beten. Es gibt viele wunderbare Männer und Frauen Gottes, so wie Moses. Sie war auf dem Berg, sie haben Jesus, sie haben dem Herrn begegnet. Sie haben auch wunderbare Theologie und Lehre und so weiter, aber sie haben nur von Ferne gesehen. Auf dem Berg, von Ferne gesehen. Und sie haben von dem Feind gehört. Sie haben von dem verheißenen Land geträumt und von Weitem geschmeckt. Aber sie durfte nicht rein. Aber das ist mein Gebet für Pastor Georg und Pastor Irena, und dass sie wirklich einer dieser Generation und auch die kommenden Generationen zu dienen. Nicht nur von Weitem zu begegnen, zu hören und zu riechen und zu hören, ah, die Feinde sind so und so, sondern sie werden das Volk Gottes hingehen und ihren tatsächlichen Kampf und in den Kampf zu, mit den Feinden zu kämpfen und sie zu besiegen. Und sie werden ihren Füßen in verheißenes Land hintreten und dort als Erbe nehmen. Und sie werden nicht nur von Weitem riechen, sondern sie werden persönlich die Früchte nehmen und schmecken und davon gesättigt werden. Halleluja! 再有名的摩西也不能够带领神的百姓进入迦南，唯独新人跟随相信的人，绝对顺服的人，做仆人的人，才能带领神的百姓进入迦南，经历神迹。天国的福音是包括医治病人，把鬼赶出去，翻转改变。 Und ich wünsche uns alle, die in diesem Haus sind,und auch diese großen Familien, Glory Life, sind und folge der Beispiele auch von Pastor Georg. Ich habe ihn kennengelernt als ein Mann des Demuts, aber auch gehorsam, von großer Zerbruch. Und, aber der Herr hat ihn zu einem großen, großen Gefäß gemacht. Und es ist nicht ein Mann der Theorie, den du von Weitem betrachtest, sondern unter das des Dieners und des Dienens, des Hingehens und des Kampfs und des Nehmens und des mutig Vorangehens. Ich wünsche uns, dass jeder einzelne von uns dort, wo der Herr uns hingestellt hat, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Städte, dass wir nicht nur als ein Mann, als eine Frau des Betrachtens, drüber redens, sondern dass sich demütigen unter hinknien und Hände ausstrecken und zu nehmen und zu kämpfen und zu schmecken. Oh, 我们的时间已经9:30了，我还没有开始讲啊，弟兄姊妹，我渴望还有机会来继续给大家来分享约书亚记。 Und wir haben halb zehn. Ich weiß nicht, wie lange diese Versammlung gehen sollte. Und eigentlich habe ich gerade angefangen. Ich habe nur euch begrüßt. 但是我是要告诉弟兄姊妹，哈利路亚。 哎，还有一点儿。 哈利路亚！你要记住，我们就是相信约书亚，就是相信摩西的话，昼夜思想神的话。我们要相信耶稣的话，他说做的事，我们要做更大的事。我们要带领更多的人进入迦南，新人才能进入迦南，领受基督的全部的医治，全部的医治。 So, liebe Geschwister, lass uns nicht als Volk Gottes des Theories bleiben und es von Weitem betrachten zu bleiben. Und wir wollen etwas, aber trotzdem so halten Distanz von Gott, sondern lass uns wirklich das Volk Gottes den Menschen, die dem Herrn uns vertraut, anvertraut hat, heranführen und mutig heranführen in das Wort Gottes. So wie Mose sagt, und denk an das Wort Gottes, halt an das Wort Gottes Tag und Nacht und sprich Worte Gottes und führ das Gotteswort ins Wort, führ das Volk Gottes herein in das Wort Gottes und um herein in das verheißene Land zu kommen. 神耶和华小于摩西说：“凡摩西所讲的话语，约书亚，你要昼夜思想，教训人遵守，刚强壮胆，不要惧怕，我与你同在。” Und denke an das Wort Gottes Tag und Nacht. Sei mutig und sei stark. Weiche dich nicht davon, besonders in der heutigen Zeit. Weiche nicht davon, was dem Herrn, was das Gottes Wort sagt. Dann werden wir Land erobern können. Und unserem Herr hat gesagt, er geht hin und lehrt sie alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Und das sind auch die Worte von Mose. Das ist das gesamte Weisheit und Erkenntnis Gottes. Amen. 我们把主的话语放到心里的时候，我们可以调查一些这个时代有很多的妓女，有很多的这个犯罪的人、毒品的人、没有希望的人，他们真的需要福音，还有很多人很多年听到耶稣基督的福音，这些人更需要耶稣基督的福音。 Und unsere Welt braucht das Evangelium. Und es ist sehr, sehr simpel, das, was ich sage. Aber wenn wir das nicht nachgehen, dann sind wir so wie Moses, von Weitem betrachten und nur ein bisschen schöne Zeit mit Gott. Und das Evangelium muss gepredigt werden. Die Prostituierte muss das hören. Die Obdachlosen müssen das hören. Die reichen Menschen müssen das hören. Die große, anflussvolle Menschen müssen das hören. Wir müssen selber immer wieder hören. Unsere Kinder, unsere Familie müssen das hören und das Evangelium weitergeben. Jesus ist 约书亚是预表耶稣，耶稣来了，他走进人的苦难孤单，他走到税吏人都说税吏是罪人，他走到妓女那儿，一些犯罪的人身边去翻转他们的时候。我说这跟约书亚记是完全一样。约书亚接到命令的时候，也是先到耶利哥，先来改变耶利哥的妓女。 Und wenn das Evangelium unser Herz erreicht hat, dann haben wir angefangen, unter Raum zu schaffen für Herrlichkeit Gottes. Dann haben wir auch Barmherzigkeit mit den Schlimmsten der Schlimmsten in unserer Gesellschaft. Als Josua und in das verheißene Land herankommen, der Erste, der er besucht hatte, war die Prostituierten, hatte das Heil und der Gnade Gottes sie gebracht. Und als unser Herr Jesus Christus in dieser Welt kam, er kommt zu den Prostituierten, er kommt zu den Zöllnern, er kommt zu denen, die unwürdig waren für diese Gesellschaft. Und das Reich, das Evangelium und das Reich Gottes muss gepredigt werden. 甚至耶稣在门徒面前责备那些文士、家嘛、文士、法利赛人、长老、领袖们，都是现在的牧师、长老、神学家们和社会上的媒体说，妓女。 税吏都比你们先进上帝的国。我可以说，现在有很多假冒伪善的牧师、长老、教会的领袖，他们是抵挡耶稣的。 Und eins muss ich auch sagen: Es gibt viele Pastoren, viele Prediger und viele Männer und Frauen Gottes, die sich angeben, die sind nicht Männer und Frauen Gottes. Die predigt einer verwässerte Evangelium, die Predigt eine verführte Botschaft Gottes für die Menschen nirgends hin. Für die Menschen nicht in das verheißene Land, nicht von Sieg zu Sieg, sondern zu ihren eigenen, unter eigener Versorgung und eigener Gunst. Sondern lass uns Männer und Frauen Gottes sein, wie Josua, und mutig vorangehen und zu denen, die am schlimmsten sind und zu denen, die ausgestoßen sind, aber auch zu denen, die hochhabend sind, unter das Evangelium sie zu predigen. Halleluja, Jesus Ich habe große Freude über Gemeinde wie dieser, die die Herz Gottes auch offenbart für alle, die bedürftig sind, für alle, die Schmerzen haben, für alle, die in der Finsternis und in Gebundenheit leben. Sag, komm zu der Gegenwart Gottes. Da ist Freiheit und da ist die Kraft Gottes. Und es gibt Menschen, die solchen Dienst kritisieren und sagen, ja, die machen das und jenes, die nicht so normal sind. Aber das ist das Herz Gottes. Und wenn der Herr heute eine Gemeinde hätte in dieser Welt, er wird das Gleiche tun. Halleluja. 所以我要告诉欧洲的这些牧者们是一样的，像耶稣时代是一样。 假冒为善的文士、法利赛人教会的领袖只会批评，你没有能力，只会赶别人。 所以耶稣说，税吏祭司就比你们先进神的国。他们承认自己是罪人。 Und deswegen, ihr lieben Geschwister, lasst Trost des Herrn auch euer Herz erreichen, wenn ihr angegriffen werden und wenn ihr Anfeindungen erleben. Und unserem Herr hat gesagt, die Zöllner und die Prostituierten und die Bettler, sie werden vor euch und ins Reich Gottes herankommen. Das hat er gesagt zu den Pharisäer, zu den Schriftgelehrten. Und das sind auch viele Pastoren und Prediger. Die sind so wie die Schriftgelehrten, die sind so wie die Pharisäer. Die kennen Gottes Wort Gottes, aber die predigen das Wort Gottes nicht. Halleluja. 我们是不完全的人，我们像约书亚打过去的侦探一样，往前面走的时候，好像约书亚打发两个探子，撒门等等，去到了病人之中，去到了妓女楼里，可是他给人把神的救恩讲得很清楚，叫人得到医治，得到释放，他都相信这个红线挂在城墙上，他和他的一家能够得救。 他虽然讲的福音不是那么完全，可是神都照他说的话成全。你们现在为人祷告医治的时候，宣告耶稣的宝血，宣告耶稣为我们死的大能。好像你们诗歌敬拜着，我相信未来会有更多的神迹奇事，会有更多的家人一家一家得救。 So, ihr lieben Geschwister, wir sind alle hier und lernen Gottes Wort, wir lernen, wie wir predigen, wie wir anderen Menschen dienen. Keiner von uns macht das perfekt. Und so wie damals Kaleb und Josua zu den Prostituierten, sie haben auch vielleicht nicht perfekt das Evangelium gepredigt, aber dieser Prostituierte, die Rache, hat geglaubt, hat die Zeichen an der Mauer runtergelassen. Der Herr möchte uns gebrauchen und wir müssen nicht zu einem perfekten Level erreichen, um das Evangelium zu predigen, sondern jetzt schon mit dem Bruchteil das, was wir wissen und mit dem Bruchteil von Lobgesang, mit Gebet, mit Erkenntnis, lass uns das weitergeben. Je mehr wir das weitergeben, desto mehr fließt das Wasser, fließt der Errettung. 我们得救是本乎信，因着信奔赴恩。妓女拉合，你不需要一直批评妓女拉合的行为。圣经告诉我们说，妓女拉合是因着信，是因着信。 是因着信，我们这个时代的人缺乏对神的相信。 Und lass uns wirklich so wie Rahe und geglaubt und geglaubt und geglaubt. Und es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir noch nicht völlig verstehen. Und, aber wir sagen, Herr, ich glaube mit meinem Verstand. Ich glaube mit meinem Herz. Ich glaube mit meinem Geist. Gib mir das Gabe des Glaubens, dass Wunder und Zeichen geschehen. Halleluja, Halleluja. Ey. 这个还是讲完我好吧，我现在再跳过来讲一点点。第三章，神说你不但是说约书亚，你现在要告诉弟兄姊妹，你告诉这个以色列人要过约旦河，我要叫你在以色列众人从今天开始要尊为大。 Und Kapitel 3 von Josua. Josua Kapitel 3, und der Herr sagt zu Josua, und sagt das ganze Volk, sie sollen sich vorbereiten und es sich heiligen, weil am nächsten Tag, ihr werdet durch das Jordanfluss durchgehen und ich werde dich groß machen unter das Volk Gottes. 神今天要不要管别的，神要把你的羞辱，无论是从报纸也好，无论是新闻也好，无论从外面的议论也好，神说若有人服侍我，我父必尊重他。上帝要提升你。 Und auch Pastor Caleb, nicht Pastor Caleb, Pastor Georg, das sage ich zu dir prophetisch. Und das sage ich wirklich auch zu den sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Herr führt diesen Dienst. Der Herr führt dieses Haus immer wieder durch den Jordanfluss. Und der Herr wird vor alle Völker und an den sichtbaren, unsichtbaren auch Welt, auch vor den Medien und vor den Zeitungen, vor den Menschen, die diesen Dienst angreifen, uns groß machen. Halleluja! Halleluja! 过去是摩西带一个人站在讲台上带，今天晚上云师母站在这里说，哇，师母带领大家，你看他们所有的人都到前面来敬拜。我说这个就叫团队，都是君尊的祭司围绕着约柜，就是要目的就是在敬拜中看见神的荣耀。 Und ich habe heute noch zu meiner Frau gesagt, auch während des Lobpreises,ich sage, lass uns weiter auch für Pastor Georg beten, dass noch ganz viel so Georg in unserer Mitte und aufstehen und rausgehen und noch größerer Dienst und größere Herrlichkeit Gottes und tun. Halleluja! 好了，这句话就成为你的，就是约书亚记的第三章。我先讲到这里告一段落，就是说神要叫你在从今天开始，上帝要叫你尊伟大，神会要提升你，会有更多的神迹奇事，更多的神的荣耀会要出现在我们中间。 Das sage ich zum Schluss im Namen Jesus. Der Herr wird euch groß machen. Und der Herr wird, und auch besonders Pastor Georg, dir und Ehre geben. So wie er sagte, wer mir dient, mein Vater im Himmel, würde ihn ehren. Und so wie er damals zu Josua gesagt hat, und vor das ganze Volk, ich werde deinen Namen groß machen. Nicht um deines eigenen Namens willen, sondern wegen seines Namens willen. 今天教会有很多的羞辱，上帝要把这个羞辱要除去。 Und dann unter alle die Schande, was Menschen draufgelegt haben, und werde ich wegnehmen, sagt der Herr. 魔鬼撒旦在羞辱我们，仇敌在羞辱我们，在嘲笑我们。神说，我们今天来到这个地方的时候，在祭坛的面前，今天是一个重新在神的面前立我。耶稣说，我为你们忍受过羞辱，在十字架上。 Und unser Herr sagt,auch zu uns allem, alle Schanden habe ich am Kreuz für euch getragen. Und freut euch, ich werde euer Schanden wegtragen. Der, der Schande bringt, wird, wird auch voller Schande sein, aber wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit rauskommen. 奉 拿撒勒 耶稣 基督的命, 一切 疾病的羞辱, 离开你们。 Und im Namen Jesus Christus spreche ich auch, der Schande der Krankheit wird uns verlassen. Lass uns zusammen aufstehen, wir wollen beten. 主耶稣，我们来到你的面前，我们奉拿撒勒耶稣基督的名，一切过去仇敌的这些羞辱、疾病、癌症，所有的病痛，这个羞辱要离开我们。 Vater, wir beten im Namen Jesus Christus, Sohn und deinen geliebten Sohn. Wir kommen zu dir. Wir sagen, Herr, heute ist der Schande der Krankheit und der Schande der Anfechtung vorbei. Lass deine Herrlichkeit aber heute sich vermehren in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Geist. 我们过去像撒该一样被人嘲笑，但是因着耶稣基督的名，我们因信都是亚伯拉罕的后裔。耶稣来了，要除去仇敌对我们的讥笑、毁谤和羞辱。 Vater, wir legen alle unsere Unwohl, wir legen alle unsere Gräuel, wir legen alle unsere Bitterkeit, wir alle legen alles, das, was wir nicht verstehen, gerade das, was in unserem Leben passiert ist. Wir sagen, Herr, dein Reich komme, dein Willen geschehen. Wir werden deine Herrlichkeit sehen, wir werden deine Herrlichkeit heraustragen und deine Schönheit. 主耶稣，我们这个荣耀医治的教会的同工们，今天来到这个地方，来到你的面前，你走进每一个人的生命，你走进每一个人的家中，除掉我们所有的羞辱。 Jesus, wir laden dich ein in diesem Moment, dass du erneut in unsere Familie hereinkommst. Herr Jesus, kommt in unsere Ehe, kommt in unsere Familien, kommt in unserem Leben und nimm unsere Finsternis, nimm unsere Schande weg und erstattet uns mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Gnade. Herr, nochmal sprechen wir raus zu dir, dein Reich komme, dein Wille geschehen, in unserem Leben, in unserem Denken, in allem, was wir tun. Im Namen Jesus haben wir das alles gebetet. Ja. Amen. Pastor Kirk. Halleluja. Oh, wow, wow, wow. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Herr, danke Herr, danke Herr für diese Männer Gottes, Herr, danke Herr für dein Wort heute Abend, Herr, danke Herr, dass dein Geist uns spricht, Herr, danke Herr, dass du unser Herz wirklich ja, erwärmst und stark machst, Herr, durch dein Wort, Herr, wirklich, durch deine Liebe, Herr, die fließt, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns dienst, Herr, wirklich in der Substanz unseres Herzens, in der Tiefe unseres Herzens, Herr, jedem Einzelnen von uns begegnest und dienst, Herr, in Jesu Namen, Herr, danke, Vater, Halleluja, Halleluja, oh, danke, Herr, lass dieses Wort wirklich in jedem Einzelnen von uns noch viel Frucht bringen. Ich empfehle dir wirklich, hör das auch noch mal an. Auch da steckt so viel drin über Kaleb und über Josua und einfach auch über das, also auch was Isaac am Anfang gesagt hat, wirklich auch durch die Täler des Todesschattens hindurch macht Gott uns nur umso stärker. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, weil wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Halleluja. Und um dieses Unsichtbaren, Jesus Willen, lohnt es sich, alles andere zu verlieren. Halleluja, weil er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Er sitzt auf dem Thron und ihm folgen wir nach. Und mit ihm gehen wir voran. Halleluja. Amen. Amen und Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, heute Abend möchte ich euch zum Schluss die Gelegenheit geben, hinein zu investieren. Und zwar speziell, ich habe vorher Bruder Jün gefragt, wofür, was ist gerade besonders aktuell? Und er hat gesagt, die Missionare, die ausgesandt werden von Back to Jerusalem, ja, die durch die ganzen Länder, hinduistische Länder, buddhistische Länder, muslimische Länder, durch das 1040-Fenster hindurch gesandt werden, durch diesen Dienst, den Bruder Yun gegründet hat, diese Vision, die Gott ihm schon vor Jahrzehnten gegeben hat, als er noch in China war, zurück nach Jerusalem. Das Evangelium von China zurück nach Jerusalem durch all die Nationen. Und lasst uns heute Abend wirklich diese Gelegenheit nutzen. Frag einfach den Heiligen Geist, was soll ich hineinsäen in diese Missionare? Und wir werden einfach komplett alles, was wir heute Abend sammeln, wirklich in diesen Dienst hineingeben. Und noch darüber hinaus werden noch sicherlich auch noch was dazu tun. Aber einfach frag den Heiligen Geist, was darf ich säen heute Abend? Was darf ich hineingeben einfach in diesen wunderbaren Dienst? Weil, weißt du, ich glaube wirklich, wenn jemand die gerade diese harten Länder auch im 1040-Fenster knacken kann, dann sind es echt Missionare aus China. Ich meine, ich will uns nicht zu klein machen, was auch bei uns möglich ist. Und wir haben selber eine Nichte, die in die muslimische Welt geht und dort dient, jetzt gerade in Jordanien, dann in Syrien. Aber ich glaube, die chinesische Kirche hat eine besondere Gnade auch von Gott bekommen, wirklich um in diesen Ländern zu dienen, weil sie selber durch die Verfolgung so gestärkt und gestellt sind. Und deswegen wollen wir sie wirklich auch finanziell unterstützen, weil Gott hat uns so viele Ressourcen gegeben hier im Westen. Und wir wollen wirklich großzügig sein mit dem, was Gott uns gegeben hat und in diesen Dienst hineinsehen. Also frag ihn, was du tun sollst. Du hast die Möglichkeit, entweder in Bar zu geben, wenn du hier bist, wenn wir die einmal jetzt durchgeben, oder wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt. Unter deinem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung. Du kannst die nutzen und kannst es in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, da sind die Infos für dich eingeblendet. Du kannst per IBAN geben, du kannst per PayPal geben oder per Kreditkarte. Tu einfach, was dir der Heilige Geist gezeigt hat und tu es mit Freuden, weil ein fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Du verlierst nichts, sondern du gewinnst nur. 30-fach, 60-fach, 100-fach, sagt das Wort. Amen. Also freu dich dran. Halleluja.